Anlässlich des 23. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung gab es am 6. Juli im Gemüsebaubetrieb Wollo im Stadtbezirk Mangyongdae, Stadt Pyongyang, eine Veranstaltung der landwirtschaftlichen Werktätigen und der Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas. Daran beteiligten sich die Il-fam, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, die landwirtschaftlichen Werktätigen und die Mitglieder des Verbandes. Der Referent und die Redner unterstrichen die große Umwälzung auf dem sozialistischen Lande und der epochemachende Wechsel bei der Gestaltung des Schicksals der Werktätigen der Landwirtschaft seien der heißen Fürsorgen und dem aufopferungsvollen Einsatz von Präsidenten Kim Il-sung für das Vaterland und Volk zu verdanken.